17 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Ina Heidemann. Eine schnelle Verschärfung des Waffenrechts und mehr Abschiebungen von Geflüchteten ohne Aufenthaltsrecht. Diese Konsequenzen will Bundeskanzler Scholz aus dem Anschlag von Solingen mit 3 Toten und 8 Verletzten ziehen. Außerdem verlangt er eine harte Bestrafung des Täters. Scholz sprach am Tatort von Terrorismus gegen uns alle, der unser Leben und unser Miteinander bedrohe. Der Kanzler will über die notwendigen Konsequenzen auch mit dem CDU-Vorsitzenden Merz beraten. Der hatte zuvor erneut seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit angeboten. In knapp 4 Wochen startet die Wiesn in München und die Stadt hat nach der Messerattacke von Solingen jetzt beschlossen, die Kontrollen noch einmal zu intensivieren. 2 Wochen feiern, singen und Spaß haben, aber die Sicherheitsdebatte, die schwingt beim Oktoberfest mit seinen Millionen Gästen immer mit. Nach dem mutmaßlich islamistischen Messerangriff von Solingen in NRW jetzt umso mehr. Münchens OB Reiter sagte nun, Sicherheit gehe vor, die Kontrollen würden intensiviert, deswegen kann es zu längeren Wartezeiten am Einlass kommen. Bayerns Innenminister Herrmann stellte aber klar, die Wiesn mit einem erprobten Sicherheitskonzept sei nicht vergleichbar mit einem Stadtjubiläum in Solingen. Aus München Justin Hamm. Im Zusammenhang mit der teilweisen Räumung des NATO-Stützpunktes in Gallenkirchen vorige Woche gab es offenbar Hinweise auf einen möglichen russischen Sabotageakt. Das erfuhr die dpa aus deutschen Sicherheitskreisen. Vom NATO-Stützpunkt aus in NRW wird der östliche Luftraum des Bündnisses überwacht. Spezialflugzeuge mit großen Ortungsgeräten starten und landen dort. Ein Sabotageakt dort hätte verheerende Folgen. Nach ersten Erkenntnissen von Geheimdiensten könnte Russland hinter dem Vorfall stecken. Final und offiziell bestätigt wurde das aber noch nicht. Und auch weitere Fragen dazu sind bisher nicht beantwortet worden. Im NATO-Hauptquartier in Brüssel hält man sich da zurück. Spekulationen zu Drohnenüberflügen wies ein Sprecher als absurd zurück. Benedikt Meise, Redaktion. Die sächsische Luchspopulation ist um ein Exemplar reicher. Mit der Auswilderung eines Kuders namens Anton wurde das Programm zur Wiederansiedlung des gefährdeten Beutegreifers für dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen. Inzwischen leben 2 Katzen und 3 Kuder im westlichen Erzgebirge nahe der deutsch-tschechischen Grenze. Im kommenden Jahr sollen 5 oder 6 weitere Tiere den Bestand stabilisieren. Zum Wetter die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Heute Nachmittag ist es im Südosten und Nordwesten noch überwiegend bewölkt und es kann etwas regnen. Dazwischen ist es sonnig oder leicht bewölkt. Die Temperatur erreicht 19 bis 25 Grad. Morgen kommt fast überall die Sonne raus, nur im Nordwesten ziehen noch einige dichtere Wolkenfelder durch. Es bleibt aber trocken. Die Werte liegen zwischen 25 und 29 Grad. Das waren die Nachrichten. Bound to fail. Gavin Robertson ist ein Fünftel der Aberdeener oder korrekt Aberdonian Band The Vapor Trails. Dort und solo musiziert auch sein Sohn Scott Robertson, der seinem Vater Kevin auch zur Seite für das neue Soloalbum Call of the Sea stand. Es frönt Kevin Robertson wie immer einer dunkleren Variante des Jangle Pops sowie Psych Pop. Seinem Ruf zur See zu folgen ist absolut lohnenswert, liefert er doch mit die besten Melodien und Texte seiner Musikerlaufbahn ab. The Windows of the Sun kümmerte sich als erstes Stück des heutigen Kaleidoskops um unsere Vitamin-D-Zufuhr. Es begrüßt euch sonnenverwöhnt und endorphingefüllt Alice Peters-Burns und teilt gerne mit euch, warnt aber auch vor Verblendungen. Selbstverständlich nimmt das Sonnenlicht bei Pearl Charles ebenfalls einen wichtigen Platz ein. Die Musikerin aus L.A. ist beides mit Leib und Seele. Musikschaffend seit ihrer Kindheit und ihre Heimatstadt und die Umgebung liebend, vermittelt sie auf ihren Solowerken sonnengetränkten 60s und 70s Klang sowie in ihren Texten den absoluten Drang zum Genießen des Augenblicks ohne Wenn und Aber. Ähnlich wie auf ihrem letzten Album Magic Mirror hat auch die neue Single Smoke in the Limousine Realität und Illusion zum Thema, sowie die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also 6 Versionen insgesamt des persönlichen Status, doch die Hoffnung überwiegt. FM. Wie Pearl Charles zuvor schienen auch Stephen Pestel und Gavin Thompson sich für mich mit The Most Beautiful House in Airdrie mit Sein und Schein zu beschäftigen. Das liegt aber daran, dass der Ort Airdrie in Schottland in meiner Familie so ein bisschen belächelt und runtergemacht wird, warum auch immer. Dabei hat Airdrie was zu bieten. David Keenan schrieb im Jahr 2017 den Kultroman This is Memorial Device. Für die Bühnenfassung von Graham Ito ist er schrieben Stephen Pastel von The Pastels und Gavin Thompson von Findugask und Soundmensch bei The Pastels dann den Soundtrack. This is Memorial Device handelt von der Musikszene der 80er abseits von vom großen Glasgow und vom schicken Edinburgh in Airdrie. Eben. Ein interessant gemachter Soundtrack mit vielen Informationen über die schottische Indie-Musikszene und darüber hinaus. Eine weitere schottische Stimme, die sich nicht zurückhält, dabei doch stets immer mit Humor garniert, ist die von Aidan Moffat von Arab Strap. Er wurde nun eingeladen von einer Kooperation zwei weiterer schottischer Musikkoryphäen, Andrew Vasilik und Tommy Perman, den folgenden Song zu zieren. Manchmal erfordert es eben doch härtere Maßnahmen. Be the Hammer. We sign our names on walls, across grand halls and malls. We shout in silence, we whisper loud. Still be here. Byte FM. He came into my life when I was young, young. He came into my life when I was young. The time was still not right. Dem Hammer doch noch etwas Zartheit, und wer kann das besser intonieren als Naima Bock? Die Zartheit ist in ihrem Song Gentle, jedoch etwas, das möglicherweise von einem anderen Menschen erwartet wird. Und dieser Erwartung entspricht sie, um die Beziehung zu erhalten. Da Naima die Erwartung wirklich erfüllte, also ob sie die Erwartung wirklich erfüllte oder spielerisch leicht über sie hinwegging, wie das Video zum Song zu suggerieren scheint, wer weiß. Gentle wurde übrigens zusammengepuzzelt aus verschiedenen Texten, aus verschiedenen Lebensphasen und Situationen Naimas über mehrere Jahre hinweg. Aber nicht nur, dass es für diesen Song alles zusammenpasste. Für Naima Bock wurde Gentle sogar zum Lieblingsstück live und es liegt ihr sehr viel am Song. Margot Buscemi ist eine junge Musikerin aus New York, die sich gerade nach dem Studium ins Berufsleben stürzt. Nun, von mit voller Wucht aufschlagen kann ja leider in der Musikszene außer bei gut vermarkteten, größtenteils talentfreien Interpretinnen nicht die Rede sein. Diese Ungewissheit macht auch Margot zu schaffen. Dazu kommen noch emotionale und globale Probleme. Als junger Mensch hat man es nicht leicht und da ist auch noch ordentlich Raum nach unten in der heutigen Zeit. Margot aber inspiziert klug und vor allem legt sie eine richtig füllige, wärmende, aber ganz leichte musikalische Decke über das Ganze, vollgepackt mit Instrumenten, aber trotzdem nicht überbordend im Ergebnis. Das traurige Sadie Something geht es mit dem Tod zu Ende, indem man aber auch nicht allein ist und Licht einen umgibt, oder steht es allgemein für einen Neubeginn? Das hoffe ich doch sehr. Hold up in her bedroom, was it 12 o'clock when Sadie sang, forgive my sins, I'm sinking in with hell on my mind. Go to sleep, I reply. She's a little bit scared of the afterlife air. Everybody, one by one, takes off into the great unknown. The flash of a FM. Hey, Kristen, Von der Band Barry kommen Helen und Kathy und heißen in dieser Form Sassy Higher. Dazu gesellen sich noch Pablo und Neil, und das wäre es auch schon mit der Info, mit dem Neuzugang beim Label Scapwax, zum Neuzugang beim Label Scapwax. So Sweet and Snappy, also knapp und süß, sind aber auch Sassy Higher's Songs, wie die erste Single Kristen Stewart, die eben dieser queeren Ikone gewidmet ist, ein heiter, freundlicher Sommersong. Etwas der Sonne zu nahe gekommen war einst Ikarus in der griechischen Mythologie, in dem vom Vater Daedalus gefertigten Flügeln. Bei der Flucht aus Gefangenschaft sollte Ikarus nicht zu tief fliegen, damit die enthaltenen Federn nicht im Meer nass werden, und eben nicht zu hoch, damit das enthaltene Bienenwachs nicht in der Sonne schmilzt. Vernon's Future nennen ihre neue Single Waxwings. Die sonnige Musik des Stücks steht denn auch im Gegensatz zum ernsten textlichen Inhalt. Freundschaft und deren Verlust. Just a dream. Byte FM. Join us in the forest, softly underfoot. Meet us at the clearing, you should. I was pretty beat down, I thought you'd come along. I'm singing all your sad songs wrong. It was weakness for boys. And though I beg and borrow and offer the soul, I kept the peace behind me in case you call. Got clean. Join me in the forest, softly on the floor. I know that I was broken. I know that I'm alone. Mit knapp 20 Jahren emigrierte der aus einer kinderreichen irischen Familie stammende Mark Geary nach New York. Die Green Card hatte er in der Lotterie gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Er arbeitete sich seinen Weg nach oben mit Live-Auftritten und landete letztendlich einen Slot zwischen Katel Koenig und Jeff Buckley in der New Yorker Bar Chenet. Heutzutage kennt man ihn nicht nur in New York, sondern überall in den USA und auch in Europa hat er sich eine Fangemeinde erspielt. Er spielt in der Tat, Mark Geary spielt live und neue Platten gibt es nicht so oft von ihm. So ist auch die letzte Single, die ich hier aufgegabelt habe, aus dem Jahr 2020. In the Forest beobachtet Mark Geary ein Gewitter in einem von Wald umgebenen Haus und setzt sich mit den inneren Stürmen auseinander und empfindet das als äußerst reinigend. Ohne jeden Hintergedanken arbeiten Licht und Schatten auch mal schön und beruhigend zusammen, ohne dass sie unbedingt Gegensätze sein müssen. Insbesondere dann, wenn Licht durch die Blätter eines Baumes fällt. Die japanische Sprache bringt es wieder genau auf den Punkt, die Schönheit, die Magie und die Ruhe dieses Augenblicks im Wort Komorebi, Licht, das durch Bäume strömt. Ein Wort, für das ich Leonie Möhring und ihrer Sendung das Ehrenwort für immer dankbar sein werde. Natürlich hat Akira Kusumura, japanischer Musiker und Komponist, ein Komorebi in seinem Repertoire. Akira Kusumura und Komorebi. Aber auch Laura Viers packte einen Song namens Komorebi auf ihr Album Found Light. Die Erfahrung des Komorebi gehörte für sie mit zum Erblicken des Lichts am Ende des Tunnels nach der Trennung vom langjährigen Partner und Produzenten. Jetzt muss ich ein bisschen auf Frauenzeitschrift machen. Warum heißen gerade die übelsten Zeitschriften Frauenzeitschriften? Und dass man diese Frage überhaupt noch stellen muss. Aber es bleibt ja musikalisch. Schließlich bringt die Laura Viers ihre persönlichen Erfahrungen so schön in ihre Songs ein. Also, Laura Viers ist wieder unerwartet und sehr glücklich verliebt auf viele gemeinsame Spaziergänge unter Bäumen. Thank you. Byte FM. Aber auch die englische Sprache verfügt über Wörter, die man nicht so toll übersetzen kann, aber die existieren wohl überall. Dappled ist so eins, finde ich, meist mit dem Sonnenlicht in Zusammenhang gebracht. Also so etwa gesprenkeltes Sonnenlicht, eben das, was Komorebi bei den Bäumen beschreibt. Würde ich diese Stimmung auf einen Menschen übertragen, dann ist sicherlich Nathan Bowles ein solcher, kritisch, aber sehr freundlich, still, aber doch redegewandt. Nathan Bowles, ein melodiöser Schlagzeuger und rhythmischer Banjo-Spieler. Aus seinem neuen Werk findet man einen Song namens Dappled. Nathan Bowles Trio nennt sich das Projekt, aber alle drei Mitglieder sind gleichberechtigte Komponisten und wie Nathan Bowles sind auch Rex McMurray und Casey Troll in vielen Genres zu Hause und trotzdem klingt alles wie aus einem Guss. Aber Zeit brauchen die Stücke auf Are Possible, um sich zu entfalten und schön ein- und ausatmen. Auch der ganz liebe Jake Xerxes Fossil will kein Star sein. Die Musik steht im Vordergrund, auch die Neuinterpretation alter Stücke. Und wieder eine Gemeinsamkeit, auch Jake Xerxes Fossils Album When I'm Called verlangt nach Zeit. Going to Georgia wird ein Song daraus. Das Licht aus macht für die heutige Ausgabe David Pardo. Zuletzt zu hören Anfang des Jahres mit Josephine Foster und Andy Barr. Aber er war auch Teil von Ariel M und von ihnen gab es eine einzige John Peel Session. Im Studio war David Pardo alias Ariel M stets allein. Aber hier hören wir eine ganze Band, Ariel M, mit unter anderem Cassie Berman am Bass. Danke euch fürs Lauschen. Bis bald. FM in eigener Sache. Hi, ich bin Ruben Jonas Schnell. Ich habe mir bei FM mal ausgedacht. Und ich entschuldige mich, dass ich mal wieder stören muss, um euch um Unterstützung zu bitten. Aber wir brauchen euch, damit bei FM unabhängig bleibt. Wenn ihr schon Freundin oder Freund von bei FM seid, also Mitglied in unserem Förderverein, dann braucht ihr Trailer wie diesen nicht zu hören, sondern könnt auf unseren exklusiven Stream für Freunde zugreifen. Und auf unser Archiv. Falls ihr uns noch nicht unterstützt, werdet Freundin, werdet Freund von bei FM. Für nur 60 oder ermäßigt 40 Euro im Jahr sorgt ihr dafür, dass wir unabhängig bleiben. Klick auf den Menüpunkt Freunde auf unserer Homepage. Ohne euch kein Byte FM. Danke.